habe ich das erste Mal eine Pollenallergie bekommen. So this year, March and April, I had for the first time a pollen allergy. Und ich habe mir immer gedacht, ja, die Leute übertreiben, das kann nicht so schlimm sein, das ist sicher, die Leute sind alle Hypochonder. And I always thought before, oh, people just exaggerate, you know, allergies can't be that bad. Und ich habe mir gedacht, ich muss aus der Haut fahren. Ich habe mir gedacht, in meinen Augen kriechen Würmer herum. Es war schrecklich. And it was so terrible. I thought there were worms crawling around in my eyes. Ich habe für Wochen nicht durch die Nase atmen können. Weeks I could not breathe through my nose. Und ich bin ein schlechter Patient. And I'm a really bad patient. Und außerdem habe ich noch meinen Sohn gestillt, also konnte ich keine Medikamente nehmen. And I also was nursing, so I couldn't take any medication. Und was tut man dann? Man denkt sich, es wird schon vergehen. And what do you say? You say, well, it's going to be over. Und irgendwann bin ich dann doch ins Allergieambulatorium gegangen. But then I went to the clinic. Ich habe mir gedacht, die werden mir auch nicht viel helfen können, aber ich gehe halt hin, vielleicht gibt es doch irgendwas, was sie tun können. But I thought, well, maybe they can help me. Und die haben einen Bluttest gemacht und der Arzt hat gesagt, na, aber Medikamente können sie auf keinen Fall nehmen, weil sie ja stillen. And they said, they gave me a blood test and they said, you can't take medication because you're nursing. Und er hat gesagt, na, es ist hundertprozentig eine Pollenallergie und wenn sie aufhören zu stillen, können sie zwar Medikamente nehmen, aber die Allergie wird wahrscheinlich noch viel schlimmer werden. And he said to me, if you stop nursing, then you can take medication, but actually, it's just only going to get worse. Weil die Hormone das eigentlich unterdrücken. Because actually, your hormones suppress the allergy, so it'll get worse once you stop. Und ich habe mir gedacht, super. And I thought, oh, great. Freue mich schon aufs nächste Jahr. I'm really looking forward to next spring. Und ja, habe begonnen, mich damit abzufinden und nach einigen Wochen ist es eh weggegangen, weil die Blütezeit halt vorbei war. And then after a time it went away because it stopped blooming. Und ich bin zur Besprechung gegangen. And then I went back to the doctor. Und in der Zwischenzeit war der Ostersonntag, wo die Mary für Heilung gebetet hat in der Gemeinde. In the meantime there was Easter service where I prayed for healings. Und ich habe mir gedacht, na, ich bin eh nicht krank, ich brauche nicht aufstehen. And I thought, well, I'm not sick, I don't have to stand. Und dann sagte Mary auch Allergien. But then Mary said also for allergies. Und ich dachte, ah, hoppala, ja, na, jetzt stehe ich nicht mehr auf, ist ja wurscht, Gott weiß eh, dass ich das habe. And then I just said, well, God knows that I have this. Und ich habe es wieder vergessen, ehrlich gesagt. And I forgot about it. Und dann bin ich zu der Besprechung gegangen. And then I went to my appointment at the doctor. Und er sagt, na, wie geht's Ihnen? And he asked me how I was. Und ich sage, na, es ist viel besser jetzt, Gott sei Dank. And I said, well, it's much better now, thank God. Und er nimmt das Resultat. And he took out the results. Und normalerweise, wenn man allergisch ist, auch wenn die Zeit der Blüte vorbei ist, trotzdem im Resultat sieht man, dass man diese Pollenallergie hat. And normally through the blood test, even if it subsides, you still see that you have an allergy against pollen. Aber in meinem Resultat war nichts. But in my results there was nothing. Und ich weiß nicht, wer mehr erstaunt war. And I don't know who was more surprised. Der Arzt oder ich. The doctor or myself. Und irgendwie, ich habe mich so gefreut und habe dann noch schnell irgendwie im letzten Moment herausgestammelt, ja, ich habe dafür gebetet und man hat dafür gebetet bei uns in der Kirche. And then I just said, well, you know, they prayed for this in the church. Und er so, mhm. And he said, mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich soll zur Feier des Tages ein Eis essen gehen. Also ich weiß nicht, ob es ihn bewegt hat, aber... And he said, I should celebrate with an ice cream. I don't know if it touched him, but... Ich hoffe es. I hope so. Und ich danke Gott dafür. Und freue mich schon auf den nächsten Frühling. And I thank God for this and I'm looking forward to next spring. Danke. Ja, einen schönen guten Morgen. Good morning. Es ist ein großes Wunder, dass ich jetzt hier stehen kann. It is a miracle that I can stand here. Ich habe unter der Woche einen schweren Verkehrsunfall gehabt. This week I had a really terrible accident. Und habe ihn fast unverletzt überstanden. And I just got away with it almost unharmed. Und zwar, ich bin am Dienstag mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren. On Tuesday I went to work with the bike. Und ich überquere den Gürtel. And I was crossing the girdle. Die Ampel zeigt grün. And the light was green. Und neben mir fährt ein riesiger Lastwagen mit Anhänger. And next to me was a huge 18-wheeler. Und knapp bevor ich die andere Seite erreiche, biegt dieser Lastwagen rechts ab. And before I could get to the other side, the truck turned right. Er stößt mich um und ich Ich schlage am Boden auf. And he hit me and I was on the ground. Und er ist aber nicht stehen geblieben, sondern weiter über mich drüber gefahren. And he didn't stop, but he ran over me and kept going. Und ich habe gehofft, dass er mich mit den Rädern nicht erwischt, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr hier. And I was hoping that he wouldn't run over me with the wheels, or else I wouldn't be here. Ich bin dann zwischen den Rädern durchgerutscht. But I was in between the wheels. Und habe gehofft, dass ich am Ende des Lastwagens wieder rauskomme. And I was hoping that I would be okay. I would be able to get up after the truck passed. Und als nächstes bin ich dann bei der Achse vom Fahrerhaus stecken geblieben. But then I got caught on the axle. Und war eingequetscht zwischen der Achse und dem Asphalt und bin dahin geschliffen worden am Asphalt. And then I was dragged. I was in between the axle and the pavement, and the truck dragged me. Und ich habe mir gedacht, bis zur nächsten roten Ampel werde ich das nicht überleben. And I thought, till the next red light, I will not be able to survive. Und ich habe um mein Leben geschrien. And I cried out. So laut, wie ich noch nie geschrien habe. I screamed like I've never screamed before. Und nach 20, 30 Metern. And after about 20 or 30 meters. Hat mich der Fahrer gehört. The driver finally heard me. Er ist stehen geblieben. He stopped. Und ich bin noch immer unter dem Lastwagen gesteckt. And I was still stuck underneath the truck. Und er hat mich dann rausgezogen. And he pulled me out. Ich bin aufgestanden und wir haben uns umarmt. I stood up and we hugged each other. Und waren einfach glücklich, dass nicht mehr passiert ist. And I was just happy that nothing worse happened. Ich bin dann mit der Rettung ins AKH geführt worden. And then I was taken to AKH. Ich bin komplett durchuntersucht worden, vom Kopf bis zu den Füßen. I was totally checked from the top of my head to my feet. Ich war bis auf einige Abschürfungen komplett unverletzt. And I was totally unhurt, except for a few scrapes. Ja, ich kann nur... Ich kann nur sagen, Gott ist gut und er schaut auf jeden einzelnen von uns. I can only say God is good and he watches out for each one of us. Ja, und ich möchte alle bitten, die mit dem Fahrrad irgendwo in der Stadt fahren, ihm einen Helm aufsetzen. Der hat sich auch einiges dazu beigetragen, dass ich jetzt noch da stehe. And all those who ride around on their bikes in the city, please don't forget your helmets, because that really was a very important thing. Ja, danke. Thank you. That's pretty amazing, huh? Das ist sehr erstaunlich. Thank the Lord we're not doing a funeral for Wolfgang this week, huh? Denk daran, ich hätte heute, also diese Woche, ein Begräbnis für Wolfgang machen sollen. Yeah. I am doing a funeral on Tuesday. Aber ich begehe ein Begräbnis am Mittwoch. Remember the lady Dienstag? The woman we were praying for. Das ist die Frau, für die wir gebetet haben. Renate, she had ALS. Renate. She had ALS. ALS. Yeah, she had. ALS. Yeah. And she died. Und sie ist gestorben. She died last Saturday suddenly. Sie ist letzten Samstag sehr plötzlich verstorben. And yeah, she had visitors, and they left at 9:30. Sie hatte Besucher und sie sind um 9:30 Uhr gegangen. And then the Pflege didn't put her to bed and. Und der Pfleger hat sie dann zu Bett gebracht. And then the nurse heard some noise from the bedroom. Und dann hat die Krankenschwester einen Lärm gehört aus dem Schlafzimmer. Through the radio somehow. The radio was playing and then suddenly it just went. Denn es hat der Radio gespielt und plötzlich hat er sozusagen einen komischen Laut gemacht. So she went in and Renate was gone. Und sie ist dann hineingegangen ins Schlafzimmer und Renate ist schon verstorben. Which which was an answer to prayer in one sense. Und das war in einer Weise eine Antwort auf unser Gebet. I had taken Renate as a personal prayer project. Denn ich habe für Renate gebetet. Es war ein Gebetsprojekt. And I had tried to help her with nutrition and. Und ich habe versucht, ihr durch Medikamente zu helfen. No, nutrition. Oder? Nutrition. Durch Nahrung zu helfen. And I was growing Getreidegras for her, wheatgrass. Und ich habe auch etwas angepflanzt für sie. It was a lot of work and she actually got better a little bit. Und es war sehr viel Arbeit und sie so, es ist ihr sogar besser gegangen. And then I told her, you know, I can't guarantee that you will survive this. I can just guarantee that God will be with you. Und ich habe ihr auch ganz ehrlich gesagt, ich kann dir nicht versprechen, dass du das überleben oder überstehen wirst, aber ich kann dir eins versichern, dass der Herr mit dir sein but wird. But I did tell her I'd buy her a tennis racket for Christmas. Aber ich habe zu ihr gesagt, ich werde ihr einen Tennisschläger kaufen zu Weihnachten. And she said I'd rather have dance shoes. Und sie sagte aber zu mir, ich möchte lieber Tanzschuhe. So now the theme of the funeral is dancing with the angels. Und nun ist das Thema des Begräbnisses Tanzen mit den Engeln. And so, you can pray for that Tuesday. Und du kannst dafür beten, es ist am Dienstag. Unsaved people there. Es werden auch nicht errettete Leute dort and sein. Funerals are awesome times to really bring people to a place where they can decide for the Lord. Und beim Begräbnis ist immer eine große Chance für Leute, die den Herrn nicht kennen, dass sie sich für ihn entscheiden können. So we can pray for that. Also wir können dafür beten. Renate left three children. Renate hinterlässt drei Kinder. Two daughters and a son. Zwei Töchter und einen Sohn. Renate was Ali Kratz's favorite. That was her best friend. Und Renate hatte einen besten Freund. Sein Name ist Ali. Is Ali here this morning? Yeah, it's Ali right here. Yeah. So Ali will be speaking as well. Und Ali wird dort auch sprechen. And you can pray for that. Und wir können auch dafür beten. Also last week I had the wedding in the afternoon. Letzte Woche fand auch eine Hochzeit am Nachmittag statt. Ali's daughter got married. Denn Alis Tochter hat she geheiratet. Has two very big events within 1 week of each other. Also es waren zwei sehr große Ereignisse innerhalb von einer Woche. Actually her best friend died the night before her daughter got married. Und der beste Freund von ihr ist gestorben, also die Nacht, bevor ihre Tochter geheiratet hat. A wedding out in Steiermark. Und wir hatten auch eine Hochzeit in der Steiermark. And it was a beautiful place and a lot of unsaved, sehr, sehr schöner Ort. A lot of unsaved people. Und ganz viele nicht errettete Leute. And God was faithful. Aber Gott war treu. The message was clear. Und die Botschaft war sehr klar. People were very receptive. Und die Leute, die haben das sehr gut aufgenommen. And then her father, who looks like Franz Josef, yeah, Kaiser. Ihr Vater, der ausschaut wie der Kaiser Franz Josef, gave me a nice handshake at the end. Der hat mir einen ganz kräftigen Handschlag gegeben am Ende. Said, I am so happy that you are a friend of our family. Und er sagte zu mir, ich bin so glücklich darüber, dass du ein Freund unserer Familie bist. So, praise the Lord. Wir preisen den Herrn dafür. Well, it's so great to hear about healing. Es ist so großartig, über Heilungen zu hören. And to hear how God saved Wolfgang's life. Und zu hören, wie der Herr das Leben von Wolfgang bewahrt hat. God is in our midst. Und Gott ist in unserer Mitte. Where two or three are gathered in his name, he is here. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt ist, da ist er hier. Jesus was amazed at the amount of unbelief. Und Jesus war erstaunt über die Menge des Unglaubens. So he did not do many miracles. Also hat er nicht sehr viele Wunder tun können. Where there was no faith. Dort, wo es keinen Glauben gab. And we want to be a church where God is constantly at work. Aber wir wollen eine Gemeinde sein, wo Gott kontinuierlich am Werk ist. Romans chapter 8, verse 28. Römer 8, Vers 28. For we know that God is working. Dass Gott alles bewirkt. We know that God is working. Wir wissen, dass Gott an der Arbeit ist. And so this morning, did any of you have a chance to listen to that Becky Tarabassi tape I sent around the message? Hat jemand von euch die Möglichkeit gehabt, diesen Link anzuhören von Becky? Yeah, Becky Tarabassi. Becky Tarabassi. I sent it around to as many people as I had in my inbox, in my address book. Und ich hab's an so viele Leute als nur möglich geschickt, die ich halt in meine E-Mail-Box hatte. Maybe I'll send it out as a church send out through the info. Und vielleicht werde ich es als allgemeine E-Mail noch rausschicken. Her message was on prayer, purity and purpose. Aber ihre Botschaft war Gebet, Reinheit und Zweck. Is the most powerful message that I've heard in 35 years. Und das ist die stärkste Botschaft, die ich innerhalb von 35 Jahren gehört habe. For me, it's für just mich. Exactly It's exactly what has changed my life. Es ist exakt das, was mein Leben verändert hat. And I feel that it is the most central message for our church. Und ich fühle, dass das eine zentrale Botschaft ist für unsere Gemeinde. And that everything else that we do works off of this. Und alles andere, das wir tun, resultiert aus dem heraus. Three things: prayer, drei Dinge, Gebet, purity, Reinheit, and purpose. Und Zweck. And I'd like to read from Isaiah chapter 6. Und ich möchte jetzt gern von Jesaja Kapitel 6 lesen. Because this is kind of the experience that Isaiah had. Denn das ist die Art von Erfahrung, die Jesaja hatte. And as we head into the summer, und so wie wir jetzt auf den Sommer zugehen, how will you come back from the summer? Wie wirst du aus diesem Sommer zurückkehren? Further from the Lord, weiter weg vom Herrn, or closer to the oder Lord? Oder du bist näher mit dem Herrn. Summer is very important. Denn der Sommer ist sehr wichtig. It's not a time to take a vacation from God. Denn es ist nicht eine Zeit, Urlaub von Gott zu nehmen. It's a time to take a vacation with God. Es ist die Zeit dazu, dass du Urlaub mit Don't Gott machst. Don't forget your Bible. Und vergiss bitte deine Bibel nicht. Take ownership on a book. Und nimm dir ein Buch mit, das dir wichtig ist. Maybe say the Gospel of Matthew is my book for the summer. Oder du entscheidest dich für das Buch von Matthäus und or sagst, James. Das ist mein Buch für den Sommer. Oder Jakobus. Or 1 Corinthians. Oder 1. Korinther. Or Genesis. Oder Genesis. Or some of the Psalms. Oder einige der Psalmen. Or the book of Proverbs. Oder das Buch der Sprüche. Or Ruth. Oder Ruth. Or 1 and 2 Samuel. Oder 1. und 2. Samuel. The story of David. Oder die Geschichte von David. Or take a Bible character and make that character your character for the summer. Und nimm einen Charakter der Bibel und mach es zu deinem Charakter im Sommer. And spend time with the Lord. Und verbring Zeit mit dem Herrn. Prayer is not something that costs us a lot of energy. Denn Gebet ist nicht etwas, das uns sehr viel Energie kostet. Unless we're interceding. Außer wir stehen in Fürbitte. But prayer is something that should give us energy. Aber Gebet, das sollte etwas sein, was uns Energie gibt. When I was in California in 2006 with Mary, als ich in Kalifornien war in 2006 mit for Mary, a five-week sabbatical, für ein fünfwöchiges Sabbatzeit, we were like two teenagers and wir waren zwei Teenager. I was going to dye my hair blonde, but I didn't do that. Und ich wollte sogar mein Haar blond färben, aber das habe ich dann nicht gemacht. Just, you know, hang around like a teenager. Ich wollte einfach so sein wie ein Teenager. We went church hopping. Aber wir sind so von Gemeinde zu Gemeinde gegangen. Rick Warren's and wir sind zu Rick Warren Chuck gegangen. Smith and all Chuck different Smith kind of und people all diese verschiedenen Leute. I used to listen to on the radio. And also die wir sonst immer über Radio hören. And I also bought a bow. Und ich habe mir auch eine Armbrust gekauft. A compound bow. It's a special compound. Das ist ein spezieller Bogen. It's a special power bow. It has es wheels ist ein Powerbogen. On it. It shoots the arrow like unbelievably fast. Und er schießt den Pfeil sehr, sehr schnell ab. It was a gift from the leadership team. Und es war ein Geschenk vom Leiterschaftsteam. It's a very nice bow. So, also ein sehr, sehr schöner Bogen. I went to an archery club. Und ich bin in einen welchen Club? An archery, a bow club. Einen Bogenclub gegangen. And I was shooting at a target. Und ich habe auf ein Ziel gezielt. It wasn't very far. It was like, you know, like 12 meters. Und es war nicht sehr weit weg. Es war ungefähr eine Distanz von 12 Metern. Well, maybe a little further, 15. Oder 15 Meter. And I was trying to hit this this dot that was about 5-6 centimeters wide. Und ich habe dieses Ziel zu treffen versucht, das war ungefähr 5-6 Zentimeter breit. I just could not hit that thing. Aber ich konnte das einfach nicht treffen. And it seemed like such a short distance, but und es schaute so aus, als wäre das so eine kurze Distanz. Suddenly it was such a long distance. Aber plötzlich erschien das als eine sehr lange Distanz. But to the left of me, aber zu meiner Linken was a young boy. War ein kleiner Junge. And he was not shooting at big dots. Und er hat nicht auf große Ziele gezielt. He was shooting at very little dots. Er hat auf ganz kleine they Punkte were the size gezielt. Of a fly. Das war ungefähr die Größe einer Fliege. The size of a raisin. Oder einer Rosina, whatever. Rosine. And he was hitting it every time. Und er hat das jedes Mal getroffen. I was looking at him and I thinking, is this for real? Und ich dachte mir, ist das jetzt real? And he's so relaxed, he's just like. Und er war so entspannt. And I'm looking at him. I can't even believe he's shooting at flies and he's hitting them. Und ich habe ihn angeschaut und ich konnte es nicht fassen, dass er sozusagen auf Fliegen zielt und sie auch trifft. So as I'm standing there in utter amazement, und als ich so dort stand in totalen Erstaunen, the owner comes to my other side, der Besitzer kommt auf meine andere and Seite. He says, he's good, huh? Und er sagt zu mir, er ist gut, I nicht said, wahr? He's incredibly good. Und ich sagte, er ist unglaublich gut. He said, he's the junior world champion. Und er sagt, er ist der Junior-Weltmeister. He just won the championship in Nashville. Er hat die nationale Meisterschaft gewonnen. The world championship. Also schon die Weltmeisterschaft. So, I said to him, also habe ich zu ihm gesagt, excuse me, entschuldige, I just bought this bow. Ich habe gerade diesen Bogen gekauft. Could you give bekommen. Me a tip? Kannst du mir bitte einen Tipp geben? So I'm at that time, I'm 48 years old. Also ich war jetzt schon 48 Jahre. And I'm about to be mentored by a 15-year-old. Und ich werde jetzt unterrichtet von einem 15-Jährigen. And I never forgot what he said. Und ich werde niemals vergessen, was er zu mir he gesagt just looked hat. At me. Er hat mich einfach angeschaut. He said, okay, this is the way it is. Und er sagt zu mir, so ist es, wie es funktioniert. 45%. 45%. It's just relax. Ist einfach, dass du dich entspannst. Just learn to relax. Lerne dich zu entspannen. You gotta learn to relax. Du musst lernen, relax. Dich zu entspannen. 45% just. 45% nur Entspannung. Relax. Before you shoot, just und breathe nice and deep. Und bevor du schießt, dann atme einfach ganz langsam aus. Relax. Und entspanne dich. Pick up your bow. Und dann nimm deinen Bogen. Number two. Nummer zwei. The other 45%. Die anderen 45%. Is just be confident. Ist einfach sei zuversichtlich. You're gonna hit the mark. Du wirst das Ziel treffen. Just be confident. Sei zuversichtlich. You're gonna hit the mark. Du wirst das Ziel treffen. And he said, and then 10% is practice. Und dann sagt er zu mir, 10% ist Übung. 45% is relax. 45% ist entspanne dich. 45% is be confident. Und 45% ist sei zuversichtlich. 10% is practice. Und 10% ist die Übung. So a little while later, also eine kleine Weile später, I was with Eric Unterholzer, war ich mit Eric Unterholzer, and we went out to Reichenau, und wir sind in die Reichenau gefahren, to an archery club, zu einem Bogenclub. And his friend is the 14 times Austrian archery champion. Und sein Freund ist der 14-malige österreichische Meister. So we're shooting together. Und wir schießen zusammen. But the champion always has me move up. Und der Champion, der hat mich immer dazu veranlasst, dass ich nach vorne gehe. And then he shoots from behind. Und er schießt sozusagen von weiter hinten. So I said to him, und ich habe zu ihm gesagt, why can't I shoot with you? Warum kann ich nicht neben dir schießen? And he says, okay. Und er sagt zu mir, ja, natürlich. I said, but you shoot first. Aber er sagte dann auch, du schießt and zuerst. And I will hit your arrow. Und dann werde ich deinen Bogen treffen. Deine Pfeile. Deine Pfeile. And he looked at me and said, und er schaut mich an und sagt, are you Robin Hood? Ich habe zu ihm gesagt, bist du Robin Hood? Er hat gesagt, bist du Robin Hood? I said, you shoot first. Und ich sag, du schießt zuerst. And I will hit your arrow. Und ich werde dann deinen Pfeil treffen. So he shoots. Also er schießt. And I just remember what this kid said. Und ich habe mich einfach daran erinnert, was dieses relax, Kind zu mir gesagt hat. Entspanne dich, sei zuversichtlich and shoot. So und schieße. I took my time. Also ich habe mir einfach Zeit genommen, took three deep breaths, habe dreimal tief eingeatmet. He was waiting. Und er hat gewartet. I pulled the bow back, und ich habe den Bogen angespannt. And I just was waiting to hear the click. Und ich habe gewartet, dass ich den Klick höre. Arrow against arrow. Pfeil auf Pfeil. Click. I have Click. A picture. I have a picture of the arrows. Und ich habe ein Bild they von diesen side zwei Pfeilen. By side. Die waren also wirklich nebeneinander. And it was, I guess it was a miracle of God. Ich denke, es war ein Wunder von Gott. But it had little to do with relaxing and being confident. Aber es hatte auch damit zu tun, entspannt zu sein und zuversichtlich zu sein. And then he said to me, und dann hat er zu mir gesagt, how could you have gotten so good? Wie ist es dir gelungen, so gut zu sein? How long have you been shooting for? Wie lange hast du schon also mit dem Pfeilen geschossen? I don't know, about 6 months. Ich weiß nicht ungefähr. He says, how is that possible? Und er hat dann zu mir gesagt, wie ist das möglich? I said, well, I shoot 15 arrows a day. Ich habe ihm gesagt, ich schieße 15 Pfeile am Tag. He said that's more than enough. That's more than enough. Und hat gesagt, das ist mehr als genug. He says, "Wow, if you shoot 15 arrows a day, that's more than enough." Gesagt, wow, wenn du 15 Pfeile am Tag schießt, das ist mehr als genug. He invited me to be part of the club, this elite club. Hat mich dann eingeladen, bei diesem Elite-Club dabei zu sein. And I got a letter from the club. Dann habe ich einen Brief vom Club bekommen. You can be a member of our club. Du bist jetzt ein Mitglied unseres Clubs. It's a neat little story. Und es ist eine kleine Geschichte, that teaches us a great principle. Das uns aber ein sehr großes Prinzip in lehrt. Isaiah chapter 30, verse 15, in Jesaja 30, Vers 15. It says that confidence and quietness will be your strength. Es heißt dort, dass Zuversicht und die Stille deine Stärke sein werden. Or being relaxed and confident will be your strength. Oder entspannt zu sein und zuversichtlich zu sein werden deine Stärke sein. And when we think of these three disciplines, und wenn wir über die drei Disziplinen nachdenken, prayer, purity, Gebet, and purpose, Reinheit und Zweck, they can be three of the most intimidating disciplines we could mention. Das könnten drei der einschüchterndsten Disziplinen sein, denen wir begegnen. Oh, I went to church and pastor spoke about prayer. Oh, ich bin in die Gemeinde gegangen und der Pastor hat über Gebet gesprochen. I want to pray, but it's ich will ja beten, aber es ist so schwer. It can be really hard. Und es kann wirklich schwer sein. Or it can be an enjoyment. Oder es kann eine Freude sein. In my quiet time, if it's not an enjoyment, in meiner stillen Zeit, wenn das keine Freude ist, then I know that something is wrong. Dann weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Because the joy of the Lord is your strength. Denn es heißt ja, die Freude am Herrn ist deine Stärke. And when I sit down for my hour with the Lord, und wenn ich mich dann hinsetze mit meiner Zeit, and I start Herrn, to watch the clock, und ich beginne dann auf die Uhr zu schauen, I know something's wrong. Dann weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Because I should be, When things are going right, denn wenn die Dinge gut laufen, and I look at my clock, und ich schaue dann auf die Uhr, if it's going right, I say, I only have a half hour left. Und wenn es gut funktioniert, dann sage ich mir selber, ich habe nur noch eine halbe Stunde. Oh, I only have 15 minutes left. Oh, ich habe nur mehr 15 Minuten. When things are going wrong, aber wenn die Dinge nicht gut laufen, oh, another 45 minutes. Oh, noch immer 45 Minuten übrig. And I know something is wrong. Und dann weiß ich, dass etwas nicht stimmt. God wants us to be at a place of rest. Denn Gott will, dass wir an einem Ort der Ruhe sind. And this is Hebrews chapter 4. Und das ist Hebräer Kapitel 4. That God has prepared a rest for his people. Denn Gott hat eine Ruhe für sein Volk vorbereitet. And actually it says that we should make every effort to enter into this rest. Und es heißt eigentlich, dass wir jede mögliche Anstrengung tun sollen, um in diese Ruhe einzutreten. Do we have a time when we actually enjoy the presence of God? Haben wir eigentlich Zeit, wo wir die Gegenwart Gottes genießen? When I sit down to have my time with the Lord, und wenn ich mich hinsetze und meine Zeit mit dem Herrn habe, which is now 3 years, und das ist jetzt schon 3 Jahre, that I've been very consistent, dass ich sehr ausdauernd and bin, I've always done it, und ich habe es immer getan, even when I was 18, 19, auch als ich 18, 19 Jahre alt war, minutes, 15 Minuten, but now I've just really committed my heart for myself and for the church, aber jetzt habe ich für mich selber und für die Gemeinde einfach To spend an hour with God every day. Mein Herz hat sich entschieden, dass ich eine Stunde am Tag mit dem Herrn verbringe. As my highest priority. Und das ist meine höchste Priorität. And when I was on my knees the other day, und als ich auf meinen Knien war vor einigen Tagen, trying to be like Daniel, ich habe versucht, so wie Daniel zu sein, wondering what Daniel's prayer life was like. Und auf der einen Weise, so wie das Gebetsleben von Daniel war. I was in my office on my knees. Ich war in meinem Büro auf meinen Knien. My office at home. Also zu Hause. And I was looking at the sky. Und ich habe in den Himmel and geschaut. Just had my hands lifted. Ich habe meine Hände erhoben. And I felt so filled with God. Und ich habe mich so erfüllt I mit said, Gott God, gefühlt. I want prayer, purity and purpose. Und ich habe zu Gott gesagt, ich will Gebet, Reinheit und Zweck. To characterize my life more than anything. Und das sollte mein Leben mehr als alles andere charakterisieren. And I went to mark the day. Und ich habe dann meinen Tag markiert. And it was June 8th. Und es war der 18. Juni. Which was exactly 3 years. Wow. After I made the commitment. Und das war exakt 3 Jahre, nachdem ich meine Hingabe gemacht habe. I kind of got goosebumps down my back. Und dann habe ich so die Gänsehaut bekommen. And I just rejoiced. Und ich habe mich gefreut. Then I went to the lung doctor 2 days later. Und dann bin ich 2 Tage später zum Lungenarzt, Facharzt gegangen. And she said, fantastisch. Und sie sagte zu mir, fantastisch. It's not there. Es ist nicht mehr da. It's deutlich verbessert. Es ist deutlich besser. And she said, congratulations. Sie sagte zu mir, ich gratuliere Ihnen. But I had gone to a lung doctor 2 weeks before that. Aber ich bin 2 Wochen vorher auch zu einem Lungendoktor gegangen. And he said nothing has changed. Und der hat zu mir gesagt, es hat sich nichts verändert. It's the same. Es ist dasselbe. And then I go 2 weeks later to another lung doctor. Und dann gehe ich 2 Wochen später zu einem anderen Lungenfacharzt. And she says it has drastically changed. Und sie sagte mir, es hat sich drastisch verändert. And she said, I showed her what the other lung doctor und said. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ich habe ihr gezeigt, was der andere Lungenfacharzt and mir gesagt said, hat. Das ist total falsch. Und sie hat mir gesagt, das ist total falsch. So what happened? Also was ist passiert? Did the doctor make a mistake, the hat sich der Arzt geirrt, der erste? Or is God at work? Oder ist Gott an der Arbeit? And what I really enjoyed about the last 3 years und was ich wirklich sehr genossen habe die letzten 3 Jahre, was God was just calling me to rest. Dass Gott mich einfach gerufen hat, like, zu ruhen. I am enough, I am enough. Dass Gott mir gesagt hat, ich genüge don't dir. Don't focus on your problem. Fokussiere dich nicht just auf deine focus Probleme. On me. Just be with me. Fokussiere dich auf mich. Learn sei bei to, mir. Learn to enjoy my presence. Und lerne, meine Gegenwart zu genießen. Psalm 16, verse 11. Psalm 16, Vers 11. In the presence of the Lord is fullness of joy. In der Gegenwart des Herrn ist Freude die Fülle. I don't want to wait till I get to heaven to enjoy the Lord's presence. Ich möchte nicht warten, bis ich in den Himmel komme, um die Gegenwart des or Herrn zu genießen. I don't want to wait till Sunday to enjoy the Lord's presence. Ich möchte auch nicht bis zum Sonntag warten, um die Gegenwart des Herrn zu genießen. I want to have a time every day. Ich möchte jeden Tag Zeit where haben, I enjoy the Lord's presence. Wo ich die Gegenwart des Herrn genießen kann. And just a couple of tips. Und ich gebe euch jetzt ein paar Tipps. Find a place where you can enjoy the Lord's presence. Finde einen Ort, wo du die Gegenwart des Herrn genießen maybe kannst. It's another room. Vielleicht ist es ein anderer maybe Ort, it's in the guest ein Raum. Room. Es ist vielleicht im Gästezimmer. Or in the cellar. Oder im Keller. Or on a park bench. Oder auf einer Parkbank. Or at a Starbucks. Oder beim Starbucks. My quiet time is always at the dinner table. Aber meine stille Zeit habe ich immer im Wohnzimmer. And it's a little bit of a ceremony. Und es ist so wie eine Zeremonie. I have this beautiful music. Ich habe diese wunderschöne Musik from an. Fernando Ortega. Von Fernando Ortega. And the first song is called Grace and Truth, Grace and Peace. Und der erste Song heißt Gnade und Wahrheit. And as soon as I hear Grace and Peace. Und sobald ich dieses Lied höre. It's a call to quiet time. Ist das ein Ruf just, in die Stille hinein? It's just saying come, es heißt, sit komm, down with komm, me. Komm, sitze dich. And I so Füßen. Enjoy. I put my earplugs in. Und ich genieße das so sehr. With a little bit of hand lotion. Ich gebe mir die Ohrbugs rein, mit ein bisschen Lotion, dass ich nichts hören kann. Turn the music loud enough so I can hear it through the earplugs. Dann gebe ich die Musik, mache ich die Musik an und höre durch die Ohrstöpsel. Und dann bin ich in meiner eigenen Welt mit dem Herrn. If it's in the evening, I have a little half a glass of red wine there. Wenn es abends ist, habe ich ein Glas Rotwein dort. Little sheep cheese and a little couple of little tomatoes und maybe ein paar Tomaten. Some nuts. Und ja, so ein paar kleine Cracker. I have my journal open. Nüsse, und ich habe hier meine Bibel and offen. I am in heaven. Und ich bin im Himmel. Lord, it's me and you. Und ich sag, Herr. And then I write my father a letter every day. Und dann schreibe ich jeden Tag meinem Vater einen Brief. And I try to put on the page exactly where I think I'm at. Und dann versuche ich immer die Seite aufzuschlagen, wo ich denke, dass ich gerade bin. Sometimes I've gotten quite upset. Manchmal bin ich ein bisschen traurig. Yeah, I've even ripped pages out and thrown them away. Und dann reiße ich sogar Blätter raus. When I've been upset at something or angry or wenn ich grantig auf etwas bin oder traurig oder enttäuscht bin von etwas. Prayer. Gebet. Prayer is spending time with God. Und Gebet bedeutet Zeit mit Gott zu verbringen. In a way that you enjoy it. In, auf eine Art und Weise, dass du es genießen and if you kannst. Don't enjoy it, something is wrong. Und wenn du das nicht genießen kannst, dann ist etwas falsch. Then go to the Lord and say, Lord, how come I don't enjoy this? Und dann geh zum Herrn und frag ihn, wie ist es, dass ich es nicht genießen kann? Dearest Father, mein I lieber so Vater, want to enjoy your presence, ich möchte deine Gegenwart so sehr but genießen. But I fear that I'm religious. Aber ich glaube, ich bin religiös what, geworden. What hinders me from just relaxing und here? Was stört mich oder hindert mich einfach zu relaxen? And being confident, zu entspannen und zuversichtlich zu sein. Denn wenn ich mich dir nahe, dann wirst du dich mir nahen. That's the theme of my quiet time. Und das ist das Thema meiner stillen Zeit. I always know that that the Lord promised, if I draw near to him, ich weiß immer, dass mir der Herr prophezeit und verspricht, wenn ich ihm nahe, he's going to draw near to me. Wenn ich mich ihm nähere, dann wird er mir nahe kommen. If that's not true, und wenn das nicht wahr then ist, God doesn't exist. Dann existiert Gott nicht. Then he didn't create the universe. Dann hat er das Universum nicht erschaffen. Then Jesus is just a story. Dann ist Jesus nur eine Geschichte. A legend. Eine Legende. It actually never happened. Und es ist niemals passiert. And I have really no purpose. Und ich habe wirklich keinen Zweck. And no personal God. Und keinen persönlichen Gott. But we know that we do. Aber wir wissen, dass wir es tun. If I draw near to him, wenn ich mich Gott nähere, he will draw near to me. Dann wird sich er mir nähern. And I think my health, und ich denke, meine that Gesundheit, he gave me back, die er mir zurückgeschenkt hat, is a gift, ist ein Geschenk. Is a little reward, es ist eine kleine Belohnung, that he was saving, die er aufbewahrt hat. I had gone to so many healing services, ich war bei so vielen Heilungsgottesdiensten. I've had so many hands laid on me. Und so viele Hände wurden mir aufgelegt. I've had hands laid on me in California. In Kalifornien haben sie mir die Hände aufgelegt. They had a healing service in California. Die hatten in Kalifornien einen Heilungsgottesdienst. I went forward, had hands laid on me. Ich bin nach vorne gegangen und man hat mir die Hände aufgelegt. And I wept. Und ich habe geweint. And I was on my knees, ich war auf meinen Knien. I've wept and I've ich habe geweint, geweint. And I didn't want to weep, I just ich wollte wept nicht weinen, aber ich habe einfach geweint. And I think God was just saying, I hear you, I hear you, I hear you. Und ich denke, Gott hat mir einfach gesagt, ich höre dich, ich höre dich, ich höre dich. But I'm calling you to me. Aber ich rufe dich zu mir. Calling you to myself. Ich rufe dich zu mir selber. And I've got a little surprise. Und ich habe auch eine Überraschung für dich. And then there it was 3 years. Und jetzt sind jetzt 3 Jahre and God always does things in threes. Und Gott tut immer Dinge mit dreien. So watch the threes. Also pass auf die drei. The Trinity. Die Dreieinigkeit. He rose on the third day. Er ist am dritten Tag auferstanden. Elijah's famine was 3 years. Ah ja, die Dürre bei Elijah hat 3 Jahre gedauert. Jesus was in ministry for 3 years. Und Jesus war 3 Jahre im Dienst. 3 is the number of resurrection. Und 3 ist die Zahl der Auferstehung. And Shimei was judged by God after 3 years. Und Shimei ist nach 3 Jahren von Gott gerichtet worden. Watch the threes. Also pass auf die drei. In both directions. In beiden Richtungen. If you think you're getting away with something, und wenn du denkst, dass du mit etwas davon kommst, and you look at heaven and say, well, God's schaust, not doing anything. Du schaust zum Himmel und sagst, Gott tut ja gar nichts. Watch the threes. Dann pass auf mit der drei. Watch after 3 years. Pass auf, was nach 3 Jahren geschieht. God waits. Gott wartet. God waits to judge. Gott wartet, zu richten. And God waits to bless. Und Gott wartet auch, zu segnen. We just need to believe. Wir müssen einfach glauben. Confess. Bekennen. And expect. Und erwarten. Can you remember that? Erinnere dich daran. To believe. Es zu glauben. To confess, es auszusprechen, and to expect, und auch zu erwarten. That expectation is confidence, to be confident in God. Denn Erwartung heißt zuversichtlich zu sein in Gott. But there's no confidence in God without confession. Aber da gibt es keine Zuversicht in Gott ohne Bekenntnis. And there's no sense in confessing what I don't believe. Und es gibt keinen Sinn, etwas zu bekennen, was ich nicht glaube. Confession is so important. Und es zu bekennen, auszusprechen, John so the Baptist wichtig. Preceded Christ. Johannes der Täufer hat Jesus sozusagen verkündet. And his whole message was to confess. Und seine ganze Predigt und Botschaft war bekenne, bekenne, bekenne. And then Jesus followed John's preaching. Und Jesus ist den Predigten des Johannes gefolgt. And he preached the same thing. Und hat dasselbe gepredigt. Confess. Bekenne, confess bekenne and believe. Und glaube, bekenne und glaube. The cup has to be clean on the inside. Und die Tasse muss innen rein sein. And confession is like a filter. Und das Bekennen ist wie ein Filter. It's like a virus filter on our es ist computer. Wie ein Filter vom Virus auf einem Computer. Confession is just a constant thing every day. Und das Bekennen ist eine konstante Sache jeden Tag. Because it's not commitment. Denn es ist nicht eine Hingabe. That's going to bring us to the end. Die uns bis zum Ende durchbringen wird. It's honesty. Es ist die Ehrlichkeit. Honesty. Die Ehrlichkeit. Hebrews chapter 10 verse 22. Hebräer 10 Vers 22. Christ died to open up a new way for us. Denn Christus ist gestorben, einen neuen Weg für uns aufzumachen. And now we with an honest heart. Und wir mit einem ehrlichen Herzen. Can come to God. Können zu Gott kommen. Honesty. Ehrlichkeit. Honesty before Ehrlichkeit God. This is vor confession. Gott. Das ist Bekennen. That I'm continually being honest. Dass ich ganz kontinuierlich ehrlich and bin. I don't get tired of it. Und ich werde auch nicht darin müde. But I might just say, Lord, I had a great day yesterday. Ich sag vielleicht, ja, Herr, ich hatte gestern einen großartigen Tag. I feel detached. Und ich fühle mich jetzt so detached. I don't know why. Aufgelöst und ich weiß nicht warum. I'm separate, detached, getrennt. Ich bin abgetrennt. Yeah, I don't know why. Ich weiß jetzt nicht, warum ich getrennt bin von dir. I don't feel you. Ich fühle dich nicht mehr. And we can feel God. Und wir können Gott fühlen. The peace of God is something we experience. Denn ein Stück von Gott, das ist etwas, was wir erleben. The peace, der Friede Gottes ist etwas, was wir erleben. The joy of God is something we experience. Und die Freude ist etwas, was wir erleben. The love of Christ is something we experience. Und die Liebe Christi ist etwas, was wir erleben. It's an experience. Es ist eine Erfahrung. And so we believe. Also wir glauben and we confess und wir bekennen, what he has done for us, was er für uns getan but also hat, what we've done against him. Aber auch, was wir gegen ihn getan and haben. Then we're confident und dann werden wir zuversichtlich, that God is a rewarder of those who seek him. Dass Gott einer ist, der belohnt für diejenigen, die ihn suchen. In Hebrews chapter 11, verse 6, in Hebräer 11, Vers 6, he's a rewarder. Er ist einer, der and belohnt. We need to be confident in this. Und wir müssen darin zuversichtlich and number sein. Number 4, God is something. He is someone that we can feel. Und Nummer 4, Gott ist eine Person, die wir fühlen können. We can feel him. Wir können ihn spüren. Jesus promised those that believe. Denn Jesus hat verheißen, diejenigen, die glauben. Out of their soul. Aus ihrer Seele will come rivers of living water. Werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. If that's not something you can feel, then wenn das nicht etwas ist, was du fühlen kannst, what can you feel? Dann was kannst the du Holy fühlen? Spirit will be like rivers of living water. Der Heilige Geist wird so sein wie Ströme von lebendigem Wasser. And number 5. Und Nummer 5. He wants us to obey him. Er möchte, dass wir ihm gehorchen. To walk in obedience to his spirit. Dass wir im Gehorsam zu seinem Geist wandeln. So just to close in Isaiah chapter 6. Ich möchte jetzt schließen in Jesaja Kapitel 6. Isaiah saw the Lord and he was high. Jesaja hat den Herrn gesehen. High and lifted up. Und er war hoch erhaben. And the angels were saying, holy, holy, holy is the Lord. Und die Engel haben gesagt, heilig, heilig, heilig ist der Herr. And then Isaiah was there looking at this and saying, oh my goodness. Und Jesaja ist da und schaut sich das an und sagt, oh meine Güte. I am unclean. Ich bin unrein. I have a filthy mouth. Ich habe einen schmutzigen Mund. And I live among people with a filthy mouth. Und ich lebe unter Menschen mit schmutzigen. I'm done. Ja, I'm finished. Die befleckt sind. Bei mir ist es, ich bin zu Ende. I will be consumed. Ich werde verzehrt. And then the angel came down and took a coal. Und dann kommt der Engel und nimmt eine Kohle. And cleansed his mouth. Und hat seine Lippen gereinigt. I wonder what an experience that was. He's standing there like. Ich denke mir, was wird das für ein Erlebnis gewesen sein? Who's that? And the angel comes down. Er sieht den Engel und denkt sich, wer ist das? Was tut er? And all of a sudden, der Engel kommt. It won't hurt you. You're clean. You're clean. Und er sagt, du bist rein. And then he heard his purpose. Und dann hört er seinen Zweck, because seine the Trinity Bestimmung. Was speaking with each other. Denn die Dreieinigkeit hat sich untereinander and they unterhalten. Were saying, who will go for us? Und sie sagten, wer wird für uns gehen? And Isaiah heard it. Und Jesaja hat das gehört. And he said, here am I. Und er sagt, hier bin ich. Send me. Sende mich. And so the Lord sent him. Und der Herr hat ihn gesandt. We see prayer. Du siehst Gebet. We see purity. Wir sehen Reinheit. And we see purpose. Und wir sehen Zweck. But it all begins. Aber alles beginnt. With the vision of the holiness of God. Mit einer Vision der Heiligkeit Gottes. And if we've never seen the throne of God. Und wenn wir den Thron Gottes noch nie gesehen haben. And his holiness. Und seine Heiligkeit. Then we can just focus on the cross. Dann können wir uns einfach auf das Kreuz fokussieren. Because the cross is the greatest demonstration of the holiness of God. Denn das Kreuz ist die größte Demonstration der Heiligkeit Gottes. I have this exercise thing I do every day. Und ich habe eine Übung, die ich täglich mache. It's this bar, you know, in my room between the door. Also ich habe einen Balken zwischen meinen Türen. Einen Stock. Eine Stange. Yeah, and I hang on it. Und dort mache ich Übungen. I just hang on it to stretch. Und ich hänge dort und ich strecke mich. And stretch 1 minute on that bar is so painful. Und eine Minute mich zu strecken auf diesem Stange ist sehr schmerzhaft. And I always think about the Lord. Und ich denke dann immer an den Herrn. How he hung for 6 hours. Wie er 6 Stunden lang. With nails in his hands. Mit Nägeln in seinen Händen. And if we just focus. Und wenn wir uns fokussieren können on the cross, auf das Kreuz and ask God, Open my mind. Wir bitten Gott und fragen Gott, bitte öffne meinen Verstand. The Apostle Paul said, I know nothing among you but Jesus Christ and him crucified. Der Apostel Paulus hat gesagt, ich kenne nichts unter uns als Jesus den Gekreuzigten. He was always focusing on the cross. Und er hat sich immer auf das Kreuz fokussiert. And if we do that, und wenn wir das tun, we will grasp the holiness of God. Dann werden wir die Heiligkeit Gottes begreifen. And if we grasp that, und wenn wir das irgendwie begreifen können, it will energize our desire. Dann wird das unser Verlangen sozusagen entfachen. To be with God, to pray. Mit Gott sein zu wollen, mit ihm zu beten. And to want to be pure. Und rein sein zu wollen. And to want to fulfill my purpose. Und du wirst auch deinen Zweck und deine Bestimmung erfüllen. So wollen. Just in closing. Ich werde jetzt noch schließen mit Folgendem. Let's learn to relax in the presence of God. Wir sollen wirklich lernen, uns zu entspannen in der Gegenwart enjoy it, Gottes. Enjoy it. Und genieß das auch. Make a date with the Lord. Und mach einfach ein Date mit dem Herrn. Get two wine glasses, one for the Lord, one for you. Nimm dir zwei Weingläser, eins für dich, eins Get für den two Herrn. Plates. Nimm Get dir zwei Teller. Say, Lord, I am inviting you. Und sag zum Herrn, ich lade dich And ein. Find the most beautiful music you can find. Und finde die schönste Musik, die du nur finden And kannst. Enjoy your time with the Lord. Und genieße deine Zeit mit dem Whether Herrn. It's 10 minutes, ob das 10 Minuten sind, or 20 minutes, oder 20 or half Minuten, an hour, oder eine halbe Stunde. The length is not important. Die Länge ist nicht so wichtig. It's just a matter of if you do it. Es ist einfach so wichtig, dass du das nur tust. It will be the thing that you will thank God more for than anything else when you get to heaven. Es wird die Sache sein, für die du Gott am meisten danken wirst, wenn du in den Himmel kommst. You will be glad you spent time with the Lord. Du wirst so froh sein, Zeit mit dem Herrn verbracht zu haben. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We love your presence. Wir lieben deine Gegenwart. I love your presence. Ich liebe deine Gegenwart. I thank you for your forgiveness. Wir danken dir für deine Vergebung. And for your mercy. Und für deine Barmherzigkeit. Every single day. Jeden einzelnen and Tag. And I can confess every day. Ich kann jeden Tag bekennen. A thought. Einen Gedanken. An action. Eine Handlung. An attitude. Eine Einstellung. A false motive. Ein falsches Motiv. A word. Ein Wort, that I've said to a taxi driver, das ich gesagt habe zu einem Taxifahrer, who didn't hear me, but you heard me. Der mich nicht gehört hat, aber du hast mich gehört. Father, thank you this morning. Vater, danke für diesen Morgen. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du hier an diesem Morgen. And you've never received God's love into your life. Und du hast die Liebe Gottes noch nie in deinem Leben empfangen. He knows you. Er kennt dich. He knows your name. Er kennt deinen Namen. He knows the name of your parents. Er kennt den Namen deiner Eltern. He knows your situation. Er kennt deine Situation. He knows where you're sitting today. Und er weiß genau, wo du heute sitzt. He brought you here. Er hat dich hergebracht. He loves you. Er liebt dich. Would you like to invite him into your life? Möchtest du ihn in dein Leben einladen? He is the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes. That bore your sin on the cross. Der deine Sünde auf das Kreuz getragen hat. Because he loves you. Weil er dich liebt. Pray with me. Bete mit mir. Simple prayer. Ein einfaches Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. If you love me. Wenn du mich liebst. Forgive me. Bitte vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. Through Jesus your son. Durch Jesus deinen Sohn. Speak these words. Sprich diese Worte Very quietly. Ganz leise. God forgive me. Gott vergib mir. In Jesus name. In Jesu Namen. God forgive me. Gott vergib mir. In Jesus name. In Jesu Namen. Fill my heart. Fülle mein Herz. With your love. Mit deiner Liebe. Say those words. Sag diese Worte. Fill my heart. Fülle mein Herz. With your love. Mit deiner Liebe. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.